Wirklich stand dort drinnen, umdrängt von der Gästeschaft, die ihm kleine Henkelgläser entgegenhielt, Hofrat Behrens an dem runden Tisch in der Mitte, der weiß gedeckt war, und hob mit einem Schöpflöffel dampfendes Getränk aus einer Terrine. Auch er hatte sein Äußeres ein wenig karnevalistisch aufgemuntert, indem er nämlich zu dem klinischen Kittel, den er auch heute trug, da seine Tätigkeit ja niemals ruhte, einen echten türkischen Fes, karminrot mit schwarzer Troddel, die ihm über das Ohr baumelte, aufgesetzt hatte. Kostüm genug für ihn, dies beides zusammen. Es reichte hin, seine ohnehin markante Erscheinung ins durchaus Wunderliche und Ausgelassene zu steigern. Der weiße Langkittel übertrieb des Hofrats Größe. Brachte man die Nackenbeugung in Anschlag, indem man sie in Gedanken beseitigte und seine Gestalt zur vollen Höhe aufrichtete, so erschien er geradezu überlebensgroß, mit kleinem, buntem Kopf von eigentümlichstem Gepräge. Dem jungen Hans Castorp wenigstens war dies Gesicht noch nie so sonderbar vorgekommen wie heute unter der närrischen Bedeckung. Diese stutznäsig flache und bläulich-hitzige Physiognomie, in der unter weißblonden Brauen die blauen Augen tränend quollen und über dem bogenförmigen, nach oben sich bäumenden Mund das helle und schief geschürzte Schnurrbärtchen stand. Abgeneigt von dem Dampfe, der vor ihm aus der Terrine wirbelte, ließ er das braune Getränk, einen zuckerigen Arak-Punsch, im Bogen aus der Schöpfkelle in die dargereichten Gläser rinnen, unaufhörlich in seinem aufgeräumten Kauderwelsch sich ergehend, so daß Lachsalven rund um den Tisch den Ausschank begleiteten. »Herr Urian sitzt oben auf«, erläuterte Settembrini leise mit einer Handbewegung gegen den Hofrat und wurde dann nach Hans Castorps Seite fortgezogen. Auch Dr. Krokowski war anwesend. Klein, stämmig und kernig, sein schwarzes Lüsterhemd mit leeren Ärmeln um die Schultern gehängt, so dass es dominoartig wirkte, hielt er sein Glas mit gedrehter Hand in Augenhöhe und plauderte fröhlich mit einer Gruppe von Masken travestierten Geschlechts. Musik setzte ein. Die Patientin mit dem Tapirgesicht spielte, von dem Mannheimer pianistisch begleitet, auf der Geige das Largo von Händel und danach eine Sonate von Grieg, deren Charakter national und salonmäßig war. Man applaudierte wohlwollend, auch an den beiden Bridge-Tischen, die aufgeschlagen waren und an denen Maskierte und Unmaskierte saßen, Flaschen in Eiskühlern neben sich. Die Türen standen offen, auch in der Halle hielten sich Gäste auf. Eine Gruppe um den Rundtisch mit der Bohle sah dem Hofrat zu, der den Anführer zu einem Gesellschaftsspiel machte. Er zeichnete mit geschlossenen Augen, im Stehen, über den Tisch gebückt, dabei aber zurückgelegten Kopfes, damit alle sehen konnten, dass er die Augen geschlossen hielt, zeichnete auf die Rückseite einer Visitenkarte mit Bleistift blindlings eine Figur. Es waren die Umrisse eines Schweinchens, die seine riesige Hand ohne Zuhilfenahme der Augen hinmalte, eines Schweinchens im Profil, etwas einfach und mehr ideell als lebenswahr. Aber es war unverkennbar die Grundgestalt eines Schweinchens, die er unter so erschwerenden Bedingungen zusammenzog. Das war ein Kunststück, und er konnte es. Das Schlitzäuglein kam ungefähr dort zu sitzen, wohin es gehörte, etwas zu weit vorn am Rüssel, aber doch ungefähr an seinen Platz. Es verhielt sich nicht anders mit dem Spitzohr am Kopf, den Beinchen, die an dem gerundeten Bäuchlein hingen, und als Fortsetzung der ebenso gerundeten Rückenlinie ringelte das Schwänzchen sich sehr artig in sich selber. Man rief »Ah!« als das Werk getan und drängte sich zu dem Versuch, von Ehrgeiz ergriffen, es dem Meister gleich zu tun. Allein die wenigsten hätten ein Schweinchen mit offenen Augen zu zeichnen vermocht, geschweige bei geschlossenen. Was kamen da für Missgeburten zustande? Es fehlte an allem Zusammenhang. Das Äuglein fiel außerhalb des Kopfes, die Beinchen ins Innere des Wanstes, der seinerseits weit entfernt war, sich zu schließen, und das Schwänzchen ringelte sich irgendwo abseits, ganz ohne organische Beziehung zur verworrenen Hauptgestalt, als selbstständige Arabeske. Man wollte sich ausschütten vor Lachen. Die Gruppe fand Zuzug, Aufsehen entstand an den Bridge-Tischen, und die Spieler kamen, ihre Karten fächerförmig in der Hand, neugierig herüber. Die Umstehenden sahen dem, der sich erprobte, auf die Augenlider, ob er nicht blinzle, wozu einige durch das Gefühl ihrer Ohnmacht sich verführen ließen, kicherten und pusteten, solange er seine blinden Irrtümer beging, und brachen in Jubel aus, wenn er die Augen aufreißend auf sein absurdes Machwerk niederblickte. Trügerisches Selbstvertrauen trieb jeden zum Wettstreit. Die Karte, obgleich geräumig, war rasch auf beiden Seiten überfüllt, so dass die verfehlten Figuren sich überschnitten. Aber der Hofrat opferte aus seinem Portefeuille eine zweite, auf welcher Staatsanwalt Paravent nach heimlicher Überlegung das Schweinchen in einem Zuge hinzumalen versuchte, mit dem Ergebnis, dass sein Misserfolg alle Vorangegangenen übertraf. Das Ornament, das er schuf, wies nicht nur mit keinem Schweinchen, sondern überhaupt mit nichts in der Welt die entfernteste Ähnlichkeit auf. Hallo, Gelächter und stürmische Glückwünsche! Man brachte Menükarten aus dem Speisesaal herzu. So konnten nun mehrere Personen, Damen und Herren, auf einmal zeichnen. Und jeder Konkurrierende hatte seine Aufpasser und Zuschauer, von denen wiederum ein jeder Anwärter auf den Stift war, der eben gehandhabt wurde. Es waren 3 Bleistifte da, die man sich aus den Händen riss. Sie gehörten Gästen. Der Hofrat, nachdem er das neue Spiel in die Wege geleitet und bestens im Gange sah, war mit dem Adlaten verschwunden. Hans Castorp, im Gedränge, sah über Joachims Schulter einem Zeichnenden zu, indem er sich mit dem Ellbogen auf diese Schulter stützte, sein Kinn mit allen 5 Fingern erfasst hielt und die andere Hand in die Hüfte stemmte. Er redete und lachte. Er wollte ebenfalls zeichnen, verlangte laut danach und erhielt den Bleistift. Ein schon ganz kurzes Ding, man konnte ihn nur noch mit Daumen und Zeigefinger führen. Er schimpfte auf den Stummel, das blinde Gesicht zur Decke erhoben, schimpfte laut und verfluchte die Undienlichkeit des Stiftes, indem er mit fliegender Hand einen greulichen Unsinn auf den Karton warf, schließlich sogar diesen verfehlte und auf das Tischtuch geriet. »Das gilt nicht!« rief er in das verdiente Gelächter hinein. »Wie soll man mit einem solchen zum Teufel damit?« Und er warf den beschuldigten Stummel in die Punschbowle. »Wer hat einen vernünftigen Bleistift? Wer leiht mir einen? Ich muss noch einmal zeichnen. Einen Bleistift, wer hat noch einen?« rief er nach beiden Seiten aus, den linken Unterarm noch auf die Tischplatte gestützt und die rechte Hand hoch in der Luft schüttelnd. Er bekam keinen. Da wandte er sich um und ging ins Zimmer hinein, in dem er zu rufen fortfuhr, ging gerade auf Clavdia Chauchat zu, die, wie er gewusst hatte, nicht weit von der Portiere zum kleinen Salon stand und von hier aus dem Treiben am Buhlentisch lächelnd zugesehen hatte. Hinter sich hörte er rufen, wohllautende ausländische Worte. »Ey, Ingegnere, aspetti, che cosa fa, Ingegnere, un po' di ragione, sa, ma è matto questo ragazzo!« Aber er übertönte diese Stimme mit der seinen, und so sah man Herrn Settembrini, eine Hand mit gespreiztem Arm über den Kopf geworfen, eine in seiner Heimat übliche Gebärde, deren Sinn nicht leicht auf ein Wort zu bringen wäre und die von einem langgezogenen begleitet war, die Fastnachtsgeselligkeit verlassen. Hans Castorp aber stand auf dem Klinkerhof, blickte aus nächster Nähe in die blau-grau-grünen Epikanthus-Augen über den vortretenden Backenknochen und sprach, »Hast du nicht vielleicht einen Bleistift?« Er war totenbleich. Die Gefäßnervenleitung nach seinem Gesichte spielte mit dem Erfolg, dass die entglutete Haut dieses jungen Gesichtes blasskalt einfiel, die Nase spitz erschien und die Partie unter den Augen ganz so bleifarben wie bei einer Leiche aussah. Aber Hans Castorps Herz ließ der Sympathikus in einer Gangart trommeln, dass von geregelter Atmung überhaupt nicht mehr die Rede sein konnte. Und Schauer überliefen den jungen Menschen als Veranstaltung der Hautsalbendrüsen seines Körpers, die sich mitsamt ihren Haarbälgen aufrichteten. Die im Papier 3 spitz betrachtete ihn von oben bis unten mit einem Lächeln, worin keinerlei Mitleid, keinerlei Besorgnis angesichts der Verwüstung seines Äußeren zu erkennen war. Dies Geschlecht kennt ein solches Mitleid und eine solche Besorgnis überhaupt nicht vor den Schrecken der Leidenschaft, eines Elementes ihm offenbar viel vertrauter als dem Mann, der von Natur keineswegs darin zu Hause ist und den es nie ohne Spott und Schadenfreude darin begrüßt. Übrigens würde er sich für Mitleid und Besorgnis ja freilich auch bedanken. »Ich?« antwortete die bloßarmige Kranke auf das »Du«. »Ja, vielleicht.« Und allenfalls war in ihrem Lächeln und ihrer Stimme etwas von der Erregung, die auftritt, wenn nach langem, stummem Verhältnis die erste Anrede fällt, einer listigen Erregung, die alles Vorangegangene in den Augenblick heimlich einbezieht. »Du bist sehr ehrgeizig. Du bist sehr eifrig«, fuhr sie fort und kramte in ihrem Ledertäschchen, blickte suchend hinein und zog unter einem Taschentuch, das sie zuerst zutage gefordert, ein kleines silbernes Crayon hervor, dünn und zerbrechlich, ein Galanteriesächelchen, zu ernsthafter Tätigkeit kaum zu gebrauchen. Der Bleistift von damals, der erste, war handlich rechtschaffener gewesen. »Voilà«, sagte sie und hielt ihm das Stiftchen vor die Augen, indem sie es zwischen Daumen und Zeigefinger an der Spitze hielt und leicht hin und her schlenkerte. Da sie es ihm zugleich gab und vorenthielt, nahm er es, ohne es zu empfangen, das heißt, hielt die Hand in der Höhe des Stiftes, dicht daran, die Finger zum Greifen bereit, aber nicht vollends zugreifend, und blickte aus seinen bleifarbenen Augenhöhlen abwechselnd auf den Gegenstand und in Claudias tatarisches Gesicht. Seine blutlosen Lippen standen offen, und sie blieben so. Er benutzte sie nicht zum Sprechen, als er sagte, »Siehst du wohl? Ich wusste doch, dass du einen haben würdest.« »Brudegard, il est un peu fragile«, sagte sie. »C'est avisé, tu sais.« Und indem ihre Köpfe sich darüber neigten, zeigte sie ihm die landläufige Mechanik des Stiftes, aus dem ein nadeldünnes, wahrscheinlich hartes, nichts abgebendes Graphitstänglein fiel, wenn man die Schraube öffnete. Sie standen nahe gegeneinander geneigt. Da er im Gesellschaftsanzug war, trug er heute Abend einen steifen Kragen und konnte das Kinn darauf stützen. »Klein, aber dein«, sagte er, Stirn an Stirn mit ihr, auf den Stift hinunter, mit unbewegten Lippen und folglich unter Auslassung des Labiallautes. »Auch witzig bist du«, antwortete sie mit kurzem Lachen, indem sie sich aufrichtete und ihm das Crayon nun überließ. Übrigens mochte Gott wissen, womit er witzig war, da er ja offensichtlich keinen Tropfen Blut im Kopf hatte. »Also okay, spute dich, zeichne gut, zeichne dich aus.« Witzig auch ihrerseits schien sie ihn fortzutreiben. »Nein, du hast noch nicht gezeichnet, du musst zeichnen«, sagte er unter Auslassung des M von Must und trat auf ziehende Art einen Schritt zurück. »Ich?« wiederholte sie wieder mit einem Erstaunen, das etwas anderem mehr als seiner Forderung zu gelten schien. In einer gewissen Verwirrung lächelnd blieb sie noch stehen, folgte dann aber seiner magnetisierenden Rückwärtsbewegung ein paar Schritte gegen den Buhlentisch. Es zeigte sich jedoch, dass die Unterhaltung dort nicht mehr vorhielt, in den letzten Zügen lag. Jemand zeichnete noch, hatte aber keine Zuschauer mehr. Die Karten waren mit Unsinn bedeckt, jedermann hatte seine Ohnmacht erprobt, der Tisch stand fast verlassen, zumal eine Gegenströmung eingesetzt hatte. Da man gewahr geworden, dass die Ärzte fort waren, lautete plötzlich die Parole auf Tanz. Schon wurde der Tisch beiseite geschleppt. Man postierte Späher an die Türen des Schreib- und des Klavierzimmers mit der Anweisung, durch ein Zeichen den Ball zum Stehen zu bringen, falls etwa der alte Krokowski oder die Oberin sich wieder zeigen sollten. Ein slawischer Jüngling griff mit Ausdruck in die Tastatur des kleinen Nussbaumpianinos. Die ersten Paare drehten sich im Inneren eines unregelmäßigen Kreises von Sesseln und Stühlen, auf denen Zuschauer saßen. Hans Castorp verabschiedete sich von dem eben fortschwebenden Tisch mit der Handbewegung »Fahr hin«. Mit dem Kinn deutete er dann auf freie Sitzgelegenheiten, die er im kleinen Salon gewahrte, und auf die geschützte Zimmerecke rechts neben der Portiere. Er sagte nichts, vielleicht weil ihm die Musik zu laut war. Er zog einen Stuhl, es war ein sogenannter Triumphstuhl mit Holzrahmen und einer Plüschbespannung, Frau Chauchat an den Ort, den er vorher pantomimisch bezeichnet hatte, und eignete sich selbst einen knisternden, krachenden Korbstuhl mit gerollten Armlehnen an, auf den er sich zu ihr setzte, gegen sie vorgebeugt, die Arme auf den Lehnen, ihr Crayon in den Händen, die Füße weit unter dem Stuhl. Sie ihrerseits lag allzu tief in dem Plüschgehänge, ihre Knie waren emporgehoben, doch schlug sie trotzdem das eine über das andere und ließ ihren Fuß in der Höhe wippen, dessen Knöchel über dem Rande des schwarzen Lackschuhs von der ebenfalls schwarzen Seide des Strumpfes überspannt war. Vor ihnen saßen andere Leute, standen auf, um zu tanzen, und machten solchen Platz, die müde waren. Es war ein Kommen und Gehen. »Du hast ein neues Kleid?« sagte er, um sie betrachten zu dürfen, und hörte sie antworten. »Neu? Du bist bewandert in meiner Toilette?« »Hab ich nicht recht?« »Doch. Ich habe es mir kürzlich hier machen lassen, bei Lukacek im Dorf. Er arbeitet viel für Damen hier oben. Es gefällt dir?« »Sehr gut«, sagte er, indem er sie mit dem Blick noch einmal umfasste und ihn dann niederschlug. »Willst du tanzen?« fügte er hinzu. »Würdest du wollen?« fragte sie mit erhobenen Brauen lächelnd dagegen, und er antwortete, »Ich täte es schon, wenn du Lust hättest.« »Das ist weniger brav, als ich dachte, dass du säst«, sagte sie, und da er wegwerfend auflachte, fügte sie hinzu, »Dein Vetter ist schon gegangen.« »Ja, er ist mein Vetter«, bestätigte er unnötigerweise. »Ich sah auch vorhin, dass er fort ist. Er wird sich gelegt haben.« »C'est un jeune homme, très étoile, très honnête, très allemand.« »Et toi, honnête?« wiederholte er. »Ich verstehe Französisch besser, als ich es spreche. Du willst sagen, dass er pedantisch ist. Hältst du uns Deutsche für pedantisch? Nous autres Allemands, nous cousins de votre cousin. Mais c'est vrai, ihr seid ein wenig bourgeois. Vous aimez l'ordre mieux que la liberté. Tout l'Europe le sait. Aimer, qu'est-ce que c'est? Ça manque de définition, ce mot-là. Der eine hat's, der andere liebt's. Comme nous disons proverbialement, behauptete Hans Castorp. Mais il n'est pas bourgeois, il est militaire. Mais il est sérieusement malade, ton pauvre cousin. Fort possible qu'il aille mourir, s'il essaye d'être soldat dans les plaines. Wer hat das gesagt? Man weiß hier voneinander. Hat Hofrat Behrens dir das gesagt? Peut-être en me faisant voir ces tableaux. C'est-à-dire en faisant ton portrait. Pourquoi pas? Tu l'as trouvé réussi, mon portrait? Mais oui, extrêmement. Behrens a très exactement rendu ta peau. Oh, vraiment, très fidèlement. Parlez allemand, s'il vous plaît. Oh, ich spreche Deutsch, auch auf Französisch. C'est une sorte d'étude artistique et médicale. En un mot, il s'agit de l'être humain, tu comprends? Wie ist es nun, willst du nicht tanzen? Es ist viel zu eng zum Tanzen. Et puis sur le tapis. Wollen wir zusehen, dem Tanzen? Ja, das wollen wir, pflichtete er bei und schaute neben ihr hin, mit seinem bleichen Gesicht, mit den blauen, sinnig blickenden Augen seines Großvaters, in das Gehüpf der maskierten Patienten hier im Salon und drüben im Schreibzimmer. Da hüpfte die stumme Schwester mit dem blauen Heinrich und Frau Salomon, die als Ballherr in Frack und weiße Weste gekleidet war, mit hochgewölbter Hemdbrust, gemaltem Schnurrbart und Monokel, drehte sich auf kleinen Lackstöckelschuhen, die unnatürlicherweise aus ihren schwarzen Herrenhosen hervorkamen, mit einem Pierrot, dessen Lippen blutrot in seinem geweißten Antlitz leuchteten und dessen Augen denen eines Albino-Kaninchens glichen. Der Grieche im Mäntelchen schwang das Ebenmaß seiner lila Trikotbeine um den dekoltierten und dunkel glitzernden Rasmussen, der Staatsanwalt im Kimono, die Generalkonsulin Wurmbrand und der junge Gänser tanzten sogar selbdritt, indem sie sich mit den Armen umschlungen hielten und was die Stör betraf, so tanzte sie mit ihrem Besen, den sie ans Herz drückte, und dessen Bürsten sie liebkuste, als wären sie eines Menschen aufrecht stehendes Haupthaar gewesen. »Das wollen wir«, wiederholte Hans Castorp mechanisch. Sie sprachen leise unter den Tönen des Klaviers. »Wir wollen hier sitzen und zusehen, wie im Traum. Das ist für mich ein Traum, musst du wissen, dass wir so sitzen. Je veux dire, c'est un rêve bien connu, rêvé de tout temps, long, éternel, oui. Être assis près de toi comme à présent, voilà l'éternité. Poète, sagte sie, bourgeois, humaniste et poète. Voilà l'allemand au complet, comme il faut. Eh bien, est-ce que tu as l'intention de me tutoyer pour toujours? Mais oui, je t'ai tutoyé de tout temps et je te tutoierai éternellement. C'est un peu fort, par exemple. En tout cas, tu n'auras pas trop longtemps l'occasion de me dire « tu, je vais partir ». Das Wort brauchte einige Zeit, bis es ihm ins Bewusstsein drang. Dann fuhr er auf, wirr um sich blickend, wie ein aus dem Schlaf Gestörter. Ihr Gespräch war ziemlich langsam vonstatten gegangen, da Hans Castorp das Französische schwerfällig und wie in zögerndem Sinnen sprach. Das Klavier, das kurze Zeit geschwiegen hatte, tönte wieder, nunmehr unter den Händen des Mannheimers, der den Slawenjüngling abgelöst und Noten aufgelegt hatte. Fräulein Engelhardt saß bei ihm und blätterte um. Der Ball hatte sich gelichtet, eine größere Anzahl der Pensionäre schien die horizontale Lage eingenommen zu haben. Vor ihnen saß niemand mehr. Im Lesezimmer spielte man Karten. »Was tust du?« fragte Hans Castorp entgeistert. »Ich reise ab«, wiederholte sie, scheinbar verwundert lächelnd über sein Erstarren. »Nicht möglich«, sagte er, »das ist nur Scherz.« »Durchaus nicht. Es ist mein vollkommener Ernst. Ich reise.« »Wann?« »Aber morgen. Après dîner.« In ihm ereignete sich ein umfangreicher Zusammensturz. Er sagte, wohin? »Sehr weit fort. Nach Dagestan.« »Tu n'es pas mal instruit. Peut-être pour le moment.« »Bist du denn geheilt?« »Quand ça, non.« »Aber Behrens meint, es sei vorläufig hier nicht mehr viel für mich zu erreichen.« »Du kommst also wieder?« »Das fragt sich. Es fragt sich vor allem, wann.« Er saß noch immer wie anfangs, die verschlungenen Füße tief unter seinem knisternden Stuhl, vorgeneigt gegen die liegende im Papier Dreispitz, ihr Crayon zwischen den Fingern, und blickte aus Hans Lorenz Castorps blauen Augen von unten in das Zimmer, das leer geworden war. Zerstoben, die Gästeschaft. Das Klavier in der schräg gegenüberliegenden Ecke tönte nur noch leise und abgebrochen, gespielt mit einer Hand von dem mannheimischen Kranken, an dessen Seite die Lehrerin saß und in einem Notenbuch blätterte, das sie auf den Knien hielt. Als das Gespräch zwischen Hans Castorp und Klavdia Schurscher verstummte, hörte der Pianist vollends zu spielen auf und legte auch die Hand, mit der er die Tasten leicht gerührt hatte, in den Schoß, während Fräulein Engelhardt fortfuhr, in ihre Noten zu blicken. Die vier von der Fastnachtsgeselligkeit übrig gebliebenen Personen saßen unbeweglich. Die Stille dauerte mehrere Minuten. Langsam neigten sich unter ihrem Druck die Köpfe des Paares am Pianino tiefer und tiefer, der des Mannheimers gegen die Klaviatur hinab, der Fräulein Engelhardts auf das Notenheft. Endlich, beide gleichzeitig, wie nach geheimer Verständigung, standen sie vorsichtig auf und leise auf den Zehen, indem sie es künstlich vermieden, sich nach der anderen, noch belebten Zimmerecke umzusehen, die Köpfe eingezogen und die Arme steif am Leibe, verschwanden der Mannheimer und die Lehrerin miteinander durch das Schreib- und Lesezimmer. Tout le monde se retire, sagte Frau Chauchat. C'était le dernier. Il se fait tard. Eh bien, la fête du Carnaval est finie. Und sie hob die Arme, um mit beiden Händen die Papiermütze von ihrem rötlichen Haar zu nehmen, dessen Zopf als Kranz um den Kopf geschlungen war. Vous connaissez les conséquences, monsieur? Aber Hans Castorp verneinte mit geschlossenen Augen, ohne im Übrigen seine Stellung zu verändern. Er hatte nur den einen Fuß unter seinem knisternden Stuhl hervorgezogen, während er fantasierte, und indem er ihn vorschob, diesen Fuß, berührte er mit dem anderen Knie schon den Boden, so dass er den also neben ihr kniete, gebeugten Kopfes und am ganzen Körper zitternd. Je t'aime, lallte er, je t'ai aimé de tout temps, car tu es le droit de ma vie, mon rêve, mon sort, mon envie, mon éternel désir. Sie streichelte ihm leicht mit der Hand das kurzgeschorene Haar am Hinterkopf. Petit bourgeois, sagte sie, joli bourgeois, alle petite tache humide. Est vrai que tu m'aimes tant? Und begeistert von ihrer Berührung, nun auf beiden Knien, den Kopf im Nacken und mit geschlossenen Augen, fuhr er zu sprechen fort. Oh, l'amour, tu sais, le corps, l'amour, la mort, ces trois ne font qu'un, car le corps, c'est la maladie et la volupté, et c'est lui qui fait la mort. Oui, ils ont charnel tous deux, l'amour et la mort, et voilà leur terreur et leur grande magie. Quelle fête immense de les caresser ces endroits délicieux du corps humain, faites à mourir sans plainte après. Laisse-moi périr, mes lèvres aux tiennes. Er öffnete die Augen nicht, nachdem er gesprochen. Er blieb, wie er war, den Kopf im Nacken, die Hände mit dem Silberstiftchen von sich gestreckt, auf seinen Knien bebend und schwankend. Und sie setzte ihm die Papiermütze auf. Adieu, mon prince Carnaval. Vous aurez une mauvaise ligne de fièvre ce soir. Je vous l'ai prédit. Damit glitt sie vom Stuhl, glitt über den Teppich zur Tür, in deren Rahmen sie zögerte, halb rückwärts gewandt, einen ihrer nackten Arme erhoben, die Hand an der Türangel. Über die Schulter sagte sie leise, »N'oubliez pas de me rendre mon crayon« und trat hinaus.